Luis. Para și un pia. Lui. Fuck you, Duffy. Fuck you, Duffy. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn heute nicht der 27.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Chris. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Das war gerade eben die Band Cholamouc. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus Frankreich. Vielleicht spielen wir später nochmal ein Lied von denen. Die habe ich letzten Tage entdecken dürfen. Und das Lied hieß Fuck the Money. Sehr schön, aber nicht französisch, ne? Die Band ist französisch. Anglo-französisch. Ja. Auch schön. Ja. Ja, es gibt viele französische Bands und auch deutsche Bands, die Englisch singen. Im Gegensatz zu Atropine, in der Band, in der du trommelst. Das ist eher so eine Art Yoda-Deutsch. Das liegt aber an den Texten. Aber weder Englisch noch Französisch ist bei uns die Hauptamtssprache, was die Musik angeht. Ja. Warum? Was ist das Dialekt? Nein, das hat sich einfach so ergeben. Der Andi, unser Sänger, ist einfach der deutschen Sprache am allermächtigsten von allen Sprachen. Und haben wir uns überlegt, es ist doch schön, das dann lieber gut auf Deutsch als so ein bisschen halb gehangen in irgendeiner anderen Sprache zu machen. Ja. Ja, du hast doch die Platte mitgebracht, die jetzt gar nicht mehr so aktuell ist, ne? Aber trotzdem noch die neueste von euch. Genau, die aktuellste, letzte Veröffentlichung. Seitdem haben wir nichts mehr aufgenommen. Zwar noch viel geschrieben, was wir live spielen, aber das sind die neuesten Aufnahmen. Kommt ihr eigentlich alle aus Leverkusen? So halb, das ist, sage ich mal, unser Hauptwirkungsbereich. Ja. Aber wir so aus dem Einzugsgebiet. Andi ist aus Langenfeld, der Lothar aus Odenthal, der Dirk aus Düsseldorf und ich bin aus Leverkusen, aber... Man also, hat so sein Wirkungszentrum. Ja, also alles, was man mit der S-Bahn erreichen kann. Genau. Ja, oder der RB, ne? Ja, nach Odenthal ins Bergische wird es, glaube ich, schon etwas schwieriger. Aber da gibt es Droschken und so Eselkarren und sowas. Das geht auch. Ja, was empfiehlst du hier von deiner Platte Giftgrün? Wenn ich was empfehlen soll, dann sage ich immer Eure Welt. Da ist Eure Welt. Da passiert viel. Alles klar. Von Atropine. Ja. Ja, der Chat versucht mich gerade etwas zu verunsichern. Das schafft er aber nicht, weil ich probiere das jetzt gerade nochmal aus. Fuck you, Doffy! Fuck you, Doffy! Er versucht mich zu verunsichern, er schafft es aber nicht. Doch, er hat es gerade geschafft. Das ist gerade wieder so ein... Naja, egal. Also, die haben irgendwie geschrieben, wir würden im Hintergrund quasseln. Ich glaub's nicht. Lügt mich bitte nicht an hier. Ist doch Radio. So ihr Schweine. Reden, ja, aber nicht während dem Lied. Das machen sie bei der anderen Sendung da, wo der Max mitmacht. Da reden sie immer während den Liedern, weil sie es nicht irgendwie hinkriegen mit den Reglern. Aber Musik wird doch völlig überbewertet. Wir warten, bis der Film rauskommt. Ja, genau. Oder ja, oder der oder das Musical dazu. Oh, das wird schön. Ja. Man kann ja heutzutage aus allem ein Musical machen, also auch aus Punkliedern. Auf jeden Fall. Das wäre doch mal schön, so ein schönes 2-Minuten-Sauf-Musical. Also, sollte auch nicht länger sein, finde ich. Ja, ist eine gute Idee. Das sollte man echt mal machen. Ja. Ja, du bist ja auch kein unbelecktes Blatt. Du hast ja auch früher Radio gemacht, also so Internetradio. Ja, mehr schlecht als recht. Wie hieß denn der Radiosender? Das war das Underground Radio. Ja. Sozusagen die damals direkte Konkurrenz zu Punkrockers Radio. Mitbewerber, ja. Ja. Und warum habt ihr aufgegeben? Oder warum gibt es nicht mehr? Das ist wohl aus Zeitgründen und Engagement und mangelnden Hörern so nach und nach dahin gedümpelt. Bei mir war es hauptsächlich die Zeit, weil in der Zeit hatte ich mehr Zeit zur Verfügung, um 2-mal die Woche da 2 bis 4 Stunden irgendwas zu tun, und das fehlt mir jetzt. Ja. Und das ist halt sowas wie, weiß ich nicht, mit allen Hobbys. Entweder macht man das halt dann richtig oder gar nicht, und dann war es halt gar nicht. Oder nur so halb wie ich. Ja, aber du bist ja auch sehr kontinuierlich da. Ja, das stimmt. Ja, ich habe nämlich jetzt letztens rausgefunden, dass das Pogo-Radio im November wieder Geburtstag hatte, nämlich 13 Jahre ist es geworden. Das ist schon nicht schlecht. Ja, hätte ich eigentlich wieder feiern können, aber ich habe das jedes Jahr immer verpasst. Dann herzlichen Glückwunsch. Also das zehnte habe ich irgendwie hingekriegt. Du müsstest so eine Special-Party-Event draus machen. Ja, das zehnte war irgendwie so ein total komplettes Besäufnis mit Schnaps. Das klingt originell. Ja. Ja, oder mal irgendwo hier E-Werk mieten und großen Bands einladen. Ja, wenn es einer macht, soll er es machen. Soll sich hier melden und darf meinen tollen Namen verwenden, um damit Kohle abzuzocken, Bands abzuzocken, Publikum abzuzocken, ist mir scheißegal. Aber dann laden wir auch nur Queens of the Stone Age ein. Ja, genau. Die machen, glaube ich, jeden Scheiß mit. Wüstenpunk heißt das, glaube ich, was die machen, ne? Hauptsache Punk. Queen of the Stone Age. Ich glaube, das ist doch die... Nein! Ich verwechsel die. Die Band, da haben wir uns vorher schon drüber unterhalten, vor der Sendung. Ich habe die verwechselt mit den Kings of Leon. Ah ja. Das war diese Mädchenband. Ja, die ich haben da, aber auch, glaube ich... Wo ich nur ein Lied gesehen habe, dann bin ich raus, weil ich irgendwie gemerkt habe, das ist ganz schlecht. Ich glaube, das war früher eine Rockband und jetzt ist es eher so eine Rock-Pop-Band. Ja. Aber naja, das ist der Weg des professionellen Musikertums, fürchte ich. Ja, ja klar. Irgendwo muss ja der Bausparvertrag, ne, endlich mal zusammenkommen und gönnest die Rente. Auch. Muss mir das ja nicht anhören. Ist ja auch nicht so. Ist ja auch ein Thema. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich gucke jetzt gerade mal in den Chat. Das ist sozusagen hier das Online-Redaktion. Die, das direkte Feedback. Genau. Wünscht dir meinen Glückwunsch. Ja, danke. November war das jetzt? Ja. Dann haben wir jetzt 2. November. Das ist doch nicht so lange her. Ja. Dann haben wir jetzt ein Jahr Zeit, die Party für nächstes Jahr zu planen. Für den 14. 14. November. Ja. Für den 14. War es der 14. tatsächlich? Nein. Was hast du gesagt? Nee, der 2. November. Der 2. November. Aber das 14. Jahr wäre dann das nächste Jahr. Ja. November 2, never forget. Ja, genau, wenn das Internet dann überhaupt noch existiert. Ne? Ich denke, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, nee. Vorbei. Der Quatsch ist dann vorbei, ja. Ja, Atropin, kommen wir nochmal zu deiner Band, wo du da irgendwie hinten drin hockst und mit den Musikern da Musik machst und trommelst. Wir haben tatsächlich 2 Musiker dabei, ansonsten sind dann noch der Sänger und ich an Bord. Ja. Wann kann man euch mal wieder live sehen? Wir sind in Köln jetzt in 3 Wochen, am, ich glaube, 21. in Mülheim im Limes, mit unseren lieben Freunden und Kollegen von Raptus zusammen. Ah ja. Das ist jetzt, glaube ich, schon das 3. oder 4. Mal, dass wir zu Weihnachten ein gemeinsames Konzert haben. Das ist so fast schon Tradition geworden, und da freuen wir uns drauf. Ja, Limes, wenn er da noch steht, ne? also nicht der, der Limes, sondern das, die Kneipe Limes. Ja, genau. Weil da, die haben ja irgendwie so, so einen Hilferuf gestartet, ne? So mit Soli-Konzerte und sowas, weil, ja, weil die Einnahmen halt rapide eingebrochen sind, ja, durch dieses Nichtraucher-Gesetz. Ah. Unter anderem, ja. Also uns ist zumindest noch nicht abgesagt worden, daher nehme ich an, dass es noch stattfindet. Ja. Vielleicht kommen ja auch ein paar Leute, das würde eventuell helfen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Atropin waren es gerade eben mit dem Lied Eure Welt. Jetzt spielen wir nochmal was, was mir zugeschickt worden ist. Und zwar, wie ihr schon bestimmt mitgekriegt habt, in Indonesien gibt es eine rege Punk- und Skin-Szene. Und da haben jetzt irgendwelche Holländer haben jetzt einen Sampler rausgebracht. Der heißt Oi Made in Indonesia. Und das sind alle Oi- und Punk-Bands, ich glaube eher Oi-Bands auf dem Sampler vertreten, die es da in Indonesien gibt, was ich doch sehr skurril finde. Auf jeden Fall. Weil es ist ja eigentlich der größte islamische Staat der Erde und ja, und so von Wetterverhältnissen ist da halt mit Doc Martens schlecht, ne? Da ist man eher so mit Badelatschen unterwegs, aber trotzdem ziehen die das halt korrekt durch. Naja, Punk ist ja auch nicht nur die richtigen Schuhe anzuziehen. Ja, ja, aber das machen die halt wirklich so, ne? Und auch die Lieder sind halt auch wirklich. Es geht halt um die gleichen typischen abgeklatschten Themen, wie es halt so auf so 80er Jahren Oi-Punk-Samplern sind. Aber da stellt sich ja dann die Frage, sind das dieselben Themen und die, sag ich mal, so derselbe alte Stiefel, weil man sich das dann vielleicht abgeguckt hat? Es gibt ja auch viele Bands, die das hierzulande machen, die wiederholen dann Schlachtrufe BRD 1 bis 3. Ja. Oder ist dann vielleicht wirklich der Rebellionsbedarf da größer, weil das vielleicht da nicht so verbreitet ist wie hierzulande? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt man es halt auch wieder so vor wie so jodelnde Chinesen. Und aber trotzdem ist es witzig und deshalb spielen wir ein Lied von Firecrackers. Das heißt Anti-Fassis, Anti-Rassis. Bin gespannt. Man kann sich ja ungefähr vorstellen, was Fassis und Rassis sind, ne? Hunde. Ja. Meerschweinchen. Naja, kann ja mal passieren nach 13 Jahren, dass mich der Verstärker verlässt und nur noch eine Seite ausstrahlt. Nur noch, wir hören jetzt hier die ganze Zeit nur auf der rechten Box. Sind sozusagen auf dem linken Ohr blind. Solange es draußen ankommt. Ja, genau. Ja, was wollte ich denn sagen? Ja, genau, mit eurem Radio. Ihr könnt ja auch bei Punkrockers Radio eine Sendung machen, wenn ihr mal wieder Bock habt. Ich glaube, da darf jeder. Ich weiß gar nicht, wer von der alten Garde da noch aktiv ist. Ja. Hat sich ja dann auch bei anderen zeitlich verändert. Hier und da sind Kinder geboren worden und neue Jobs hinzugekommen. Und es liegt im Moment, glaube ich, alles etwas brach. Aber ja. Naja, wenn der Markt es abzeichnet, dass Bedarf ist, dann werden wir da bestimmt mit der Kasse vorne in der ersten Reihe stehen. Wenn die Aktien steigen, ja. Ja, und du machst ja auch beim Bierschinken nett mit. Ich male und schreibe ein bisschen. Ja, das ist ja sozusagen, wie kann man das beschreiben? Der Pulitzerarm des Punkrock-Radios. Genau, das ist sozusagen das Online-Fanzine. Ja. Ja, und da werden dann, ist dann Konzertberichte drin mit Bilder und Bildunterschriften und Reviews und sowas von CDs und alles. Also die Konzertberichte unterscheiden sich von so manchen anderen Seiten, glaube ich, dadurch, dass es eher so ein bisschen wie so die alten Bravo-Foto-Love-Stories sind. Also es sind viele Bilder und dann halt auch eher Bilduntertitel, die vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, als ein ewig langer Text und dann zwei Fotos dazu. Das finde ich immer ganz sympathisch. Also ich lese das auch gerne von anderen. Also zielgruppenorientiert. Auch einfach so aus dem Bauch raus, so ein bisschen Gonzo-mäßig irgendwie. Also dass man halt selber Teil der Geschichte ist, dass man halt auch das Gefühl hat, man liest da jetzt nicht so einen hochtrabenden Text, sondern man sieht das so aus der Sicht desjenigen, der es schreibt. Mir hat das gefallen, deswegen habe ich da angeklopft, um mitschreiben zu dürfen. Wie lange machst du das schon mit? 3 Jahre oder so. Ich will den Chef mal fragen. Ich habe meine Papiere immer noch nicht bekommen. Ja. So, ich mache jetzt noch ein Lied, dann gucke ich nochmal, ob ich das irgendwie hinkriege mit diesem. Das macht mich ja schon fertig, weißt du? Das macht mich schon wieder irgendwie trübe, ne? Dass die im Chat geschrieben haben, ey, da macht er mich wirklich fertig, ne? Mit dem, dass da irgendwie der Kanal, wo geredet wird, irgendwie offen war. Wir können das ja gleich beim nächsten Lied nochmal probieren. Wir können das gerade nochmal testen, ne? Und dass jetzt auch noch unbedingt noch die linke Box ausgefallen ist hier im Studio. Wir denken uns während des Lieds gute Beleidigungen für die Leute im Chat aus und gucken, ob sie reagieren. Ja. Dann brauchen wir nur noch ein Lied. Ja, allerdings, was nehmen wir denn da? Ich könnte Inkasso Moskau empfehlen. Großartige Band. Du kennst die? Ich hasse den Schlagzeuger. Aber du liebst ihn auch ein bisschen, oder? Das ist der blanke Neid. Ja? Nee, aber die Band ist super. Gut aussehende, intelligente, fantastische Musiker. Ja, und wo kommen die her? Aus dem Osnabrücker Raum aus. Weiß nicht, ob es aus Osnabrück tatsächlich ist oder ob die auch noch in Hagen wohnen. Auf jeden Fall da die Ecke. Mhm. Und warte sehr gespannt auf die neue Platte, die, glaube ich, schon fertig ist, aber noch nicht so richtig draußen. Die ist jetzt von 2012. Ne? Die heißt letzte. Zurück ins Eigenheim und das Lied heißt Schatz, nicht vor den Gästen. Hört man uns? Sind wir offen? Hallo, hallo? Sind wir leise oder ist die Musik leise? Ja, ich habe den Fehler gefunden. Da irgend so ein scheiß Praktikant hat vergessen, den Knopf zu drücken auf dem Mischpult. Gefeuert. Ja. Ein Knopf und die ganze Sendung wäre beinahe ins Wasser gefallen. Das erinnert mich an den Kalten Krieg. Ja, ist so, ne? Ja, jetzt leuchtet wieder alles. Ist wieder alles gut. Es strahlt sogar. Ja. Ja, das ist es halt. Ja, wenn man mit Technik arbeitet von 2000 und eine Sendung 2013 machen muss. Die Technik ist dazu da, um uns im Leben zu behindern. Und wie wir alle im Kino gelernt haben, werden die Maschinen die Macht übernehmen. Ja. Worauf ich mich allerdings schon sehr freue. Dann kann ich mich endlich zur Ruhe setzen. Ja, das wäre aber mal ganz okay, ne? Also wenn ich nicht als Sklave für irgendein iPod arbeiten muss. Ach so, wie bei den Simpsons, ne? Zum Beispiel. Ja. Ja, wie geht's denn weiter bei Bierschenken eigentlich? Ich meine, die Seite sieht ja richtig hässlich aus, ne? Hat wunderschön. Ja auch Konzept, ne? Dieses, dieser ganze Style. Aber sie funktioniert. Es ist ja nicht kommerziell ausgelegt, von daher so. Muss es nicht schön sein. Ja, stimmt. Aber es sind ja nicht nur Konzertberichte, wir haben ja auch Plattenbesprechungen und es gibt Veranstaltungen in Dortmund vornehmlich. Da passiert apropos eine Menge. Plattenbesprechung? Ja. Da gebe ich dir jetzt mal eine Platte, ne? Das ist von den Last Man Standing, das ist eine Band aus Landau. Ja. Das sind so Landauer Suffköpfe. Ach, sympathisch. Ja, es sind sehr sympathische Jungs. haben mehr Testosteron als IQ, aber die Musik ist, ne? Ist gut. Ist trotzdem gut oder ist deswegen gut? Ja, nee, mach auf jeden Fall mal eine Besprechung. Also ich denke mal, die sind auf jeden Fall froh, wenn sie mal besprochen werden. Ich hör mal rein. Ja, All Fucked Up heißt die Band. Haben wir die da? Dann können wir direkt mal reinhören. Ja, da haben wir ein Lied, das kann ich nur empfehlen. Das heißt Nur ein Geschäft. Sogar sozialkritisch oder wirtschaftskritisch oder sowas. Das klingt eher nach einem Lied über Ausschaltungen. Ich könnte auch ein Lied spielen, von denen das heißt Dosenstechen. Lass uns doch erst das Lied über das Geschäft. Ich muss dabei ans Klo denken, muss ich sagen. Nur ein Geschäft, ja. Und danach können wir das andere über Dosen stechen. Ja, wir lassen das dann laufen hier. Ja, ey, gerade eben. Was man alles hier reparieren muss, ist das Reinigungspersonal bei der täglichen Reinigung. Wahrscheinlich irgendwie ist es ans Boxenkabel gekommen. Deshalb ist jetzt hier die linke Box ausgefallen. Das haben wir jetzt gerade eben rausgefunden. Aber das hört ihr nicht, das hören nur wir. Das hören nur wir, ja. Ihr hört alles in Stereo. Luxus-Stereo. Ja, Dolby Surround. Ohne Aufpreis. Ja. Und wir hören das hier nur auf der einen Seite, also wenn irgendein Gitarrensolo auf der linken Seite ist, dann ist es leider weg gewesen. Aber Musik mit Gitarrensoli ist eh scheiße. Ach, du sprichst mal aus dem Herzen. Ja. Das stimmt auch gar nicht, aber vielleicht sollte ich die einfach auslassen. Ja. Aber klang trotzdem gut, nur ein Geschäft. Mhm. Lass mal Liedje vom Kacke singen. Ja, die haben auch Lieder dabei. Das heißt irgendwie so irgendwas mit Pfalz oder sowas, ne? Da habe ich gedacht, oh Jungs, ihr tretet, ihr glaube ich irgendwie, ne, so irgendwie, was war das, irgendwie so ein Pfälzer Mundartlied. Sehr schön. Zum Wohl die Pfalz. Da habe ich gedacht, oi, wenn das jetzt aber freiwillig singen würden, ne. So von wegen Nationalstolz, unser Land soll schöner werden und sowas. Lokalpatriotismus ist ja, glaube ich, noch nicht geächtet, aber nee. Das hängt auch immer sehr davon ab, was das für ein Text ist. Wenn man jetzt sagt, wir kommen hierher und wir reden komisch, ist das lustiger, als wenn man sagt, wir kommen hierher und sind viel besser als ihr deswegen. Ja, außerdem Pfälzer kann man eh nicht so richtig ernst nehmen, also auch im positiven Sinne gemeint und von daher ist es auch wieder witzig. Wir müssen natürlich gucken, ob da Untertitel in der CD bei sind oder Übersetzungen. Kannst du gucken, hier liegt sie rum. Ja. Ne? Vielleicht aber gleich. Ja, wer liest schon sowas, ne? Na ja, gut, man will ja wissen, was die da singen. Außer der Typ, der das layoutet hat, liest es eigentlich danach eigentlich, glaube ich, niemand mehr. Wenn mich interessiert, was das für Texte sind. Nachher singen die Sieg Heil zusammen und man versteht das nicht. Ja, genau. Aber, ja. Und dann hängt man dann blöd da, wenn dann irgendwie so ein oberschlaues anderes Heft oder eine andere Webseite es dann rausgefunden hat. Und da ist es irgendwie so einfach so. Das ist schon irgendwie, du kriegst irgendwie eine neue CD und dann musst du entscheiden, in welche Richtung geht die Scheiße. Ne? Und dann sagst du irgendwie, ja, bist du auf einem guten Fuß aufgestanden und sagst, ja, sind lustig. Ja. Und plötzlich gibt es dann hier den, was sagen die jungen Leute? Nicht Brainstorm, sondern Shitstorm, sagen sie, ne? Das passt ja auch wieder zum letzten Liedtitel. Nur ein Geschäft. Ja. kriegen sie einen Shitstorm ab und du hast dann irgendwie dann auf deiner Seite dann veröffentlicht, das ist doch eine ganz coole Band. Aber gerade wenn Mundart gesungen wird, hier in Köln gibt es auch die schönen Huberts, die machen ja so eine Art Kölschchor. Ja. Und wenn man dem jetzt nicht so mächtig ist, macht das doch Sinn, zumindest vielleicht mal mitzulesen, was die da singen. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo man als Kind so Fantasie-Englisch mitgesungen hat, wenn man noch keins konnte. Und dann so Radiolieder in so mach ich heute noch. Lautmalerisch mitsingt. Und dann ist es doch ganz gut, wenn man mal nachgucken kann, was singt denn der wirklich da, der Kamerad in der Uniform? Pfälzisch. Ja, schön. Ja, das waren gerade eben die All Fucked Up. Könnt ihr, glaube ich, auch nur in Landau genießen. Ich glaube, außerhalb gehen die auch gar nicht. Müssen wir mal einladen. Hier in die Sendung? Bloß nicht. Ja, oder dachte jetzt an ein Konzert. Ach so. Ach so, ja. Das ist ja so wenn, das wenn Kerngeschäft jemand, von jemand, Bands ja, häufig. Ja, genau. Ja. Übrigens, Veranstaltungshinweis ist am 9. Dezember im Kölner Dom könnt ihr die, habe ich gelesen in der Zeitung, stand im Pennerboard. Und zwar vom Johannes Paul Halsmaul, der Johannes Paul, der ist ja 2005 gestorben. Da werden jetzt die Reliquien ausgestellt, eine Reliquie. Mhm. Und zwar ein, wo steht's hier? Ein Stoffläppchen mit einem Blutstropfen, den 2005 der gestorbene Papst bla bla bla irgendwie da wahrscheinlich drauf gelatzt hat. Das ist ja nett von ihm. Ja, das wird in einem silbernen Gefäß wird es aufbewahrt und wird dann am 9.12. Ab 9.12. kann man sich das dann angucken im Kölner Dom. Klingt sinnvoll. Ja. Auf jeden Fall. Fliegen die Heiligen Drei Könige dann da raus dafür oder bleiben die so lange trotzdem da liegen? Ich denke mal, Platz ist es in der kleinsten Hütte, ne? Und der Kölner Dom ist groß. Also vielleicht ist es auch so eine Wanderausstellung. Mir ist das immer ein bisschen zu zugig. Vielleicht kommt es auch in eure, vielleicht wenn ihr euch ein bisschen einsetzt, vielleicht kommt es auch in eure Kirche. Muss ja auch nicht von Paule sein, kann ja auch Blutstropfen von wem anders sein. Hauptsache kommen mal ein paar Leute in den Laden. Genau. Kann man sich das so mal angucken, wie sowas aussieht. So ein Stoffläppchen mit einem Bluttropfen drauf. Vom brauner Fleck wahrscheinlich. Ja. Kommt auch drauf an, welche Farbe der Stofflappen hat. Stimmt, wenn er rot ist, ist schlecht. Oh, aber ich schätze mal, die haben schon aufgepasst haben, ne? Das sind ja Profis. Das die ist machen ja, das ja schon seit 1500 Jahren. Ist ja ein Marketingkonzept hinter, das sucht ja seinesgleichen. Ja, ein Erfolgsmodell. Ja. Wenn ich rumlaufe und jemandem hier einen Stofflappen mit einem Tropfen von meinem Blut andrehen will, dann gucken die erstmal, ist der gesund? Was hat der zuletzt gegessen und getrunken? Warum? Warum macht er das? Warum sollte das jemand haben wollen? Ist das Kind von ihm? Ich frage mich das aber auch beim Papst. Warum sollte das jemand haben wollen? Aber da gibt es immer noch genug Fans, glaube ich. Ja, das ist wie mit dem Toastbrot, wo der Jesus drauf ist, ne? Das finde ich das wieder da, gut, das kann man ja essen. Irgendwie, ja, das gab es da auch bei eBay dort, versteigerungsmäßig. Ja gut, aber einen Toast kann man wenigstens essen, so einen vollgebluteten Lappen. Toast kannst du nicht mehr essen, wenn der ewig alt schon ist und irgendwo da eingeschweißt. Ach, wir sind doch Punkrocker. Dann ist er aber weg. Asseltoast heißt das dann. Dann kann man den Hansa einweichen, dann wird er wieder gut. Oder vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Hund, der hinten dann so ein Porträt vom Johannes Paul auf seiner Rosette hat. Da müsste ich mal mein Fotoarchiv durchstöbern. Gesehen. Vielleicht haben wir das sogar schon. Ja. Muss man die noch drehen, aber dann erkennt man ja, auf jeden genau. Fall ein Gesicht. Oder man ja, muss, ja. wie bei diesen Magic-Bildern früher, sehr lange draufstarren und sich so einen Punkt am Horizont dahinter vorstellen. Und dann erscheint dann irgendwann das Papstkonterfeuer auf dem Hundepo. Das also. Ist eine gute Idee. Ja, das sollte man zum Beispiel machen, wenn man sich irgendwie Gedanken macht, was macht man eigentlich auf seine CD drauf? Ja. Da kann man dann sowas, kann man sich dann so drauf, ja, draufdrucken lassen. Wenn man religiös ist. Wenn man religiös ist und wenn man halt Fan ist. Fanboy. Am Wochenende kann ich empfehlen, am Samstag spielen privat in Köln spielen die Underparts. Da habe ich ein Lied ausgesucht, das heißt Blank Walls. Wahrscheinlich ohne Bluttropfen. Underparts klingt für, vielleicht bin ich heute einfach auch zu Code fixiert, aber da denke ich auch sofort wieder an im Sitzen. Ja, denke ich auch, irgendwie an Unterhosen. Ne? Underparts. Aber das heißt, glaube ich, Underpants. Die Unterhosen heißt, glaube ich, Underpants, aber Underparts könnten ja dann die Teile sein, die in die Unterhose reinkommen. Stimmt. Die man auch wieder Stimmt. für nur ein Geschäft braucht. Ja. Wenn ihr es wissen wollt, dann fragt am besten die Band, die ja privat dann in Köln spielt am Samstag. People are taking a train, traveling from A to B. People are taking a train, traveling from A to B. They're passing those big black places with a destination unlike a own. Oh, alone, unlike a own. Hundreds of walls passing by with hundreds of saints in the line. People wondering if those walls could speak, but they already did. They already people cleaning the walls like there's something important written at all. We break the walls again, cause their shoes sound like a own. Own, alone, unlike a own. They don't know, if there is something worth fighting for. Cause all they see are blank walls. They don't know if there is something worth fighting for. Cause all they see are blank walls. Hundreds of walls passing by with hundreds of saints in a line. People wondering if those walls could speak, but they already did. They already did. Ja, die Underparts. Sehr schön. Es soll eine Band aus Köln sein, ne? Habe ich mir da notiert. Kenn ich noch gar nicht. Ich habe zwar den Namen schon mal auf irgendeinem Flyer gelesen, aber ist an mir vorbeigegangen bisher. Wenn die aber Band zuhören sollte, sie ist herzlich eingeladen, hier in die Sendung zu kommen. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ich bewerbe mich als Manager. Würdest du Aktien kaufen? Ja, genau. Wir gehen als erstes mal an die Börse. Ja, genau. Erster Schritt. Ja, eine Band, die ich hier, warte mal, habe ich jetzt noch eine Band auf Lager? Ja, Beate X Uso, kann ich noch empfehlen. Die haben eine neue Platte jetzt rausgebracht, also die ist jetzt so neu. Die habe ich von Rill Records geschickt bekommen. Ja, du hast Kotz gesagt. Rill Records. Entschuldigung. Rill Records, wie spricht man das aus? Rill Rec, ne? Rill Records. Ja, aber Records ist, glaube ich, ein Wort, oder? Ja, Rill Records. Wenn du so eine Bedeutungspause machst, dann sagst du hinten Kotz. Kotz, ja. Du hast Kotz gesagt. Ja, Beate X Uso. Wie gesagt, neue Platte, die heißt irgendwie Frust X Wut X Tristesse. Und das Lied Stinksauer Landjuf. Was immer das auch bedeuten mag. Landjuf? Landjuf, ja. Ich hab einen Verdacht, aber ich will jetzt nicht die Bauern diffamieren. Ach so. Geht es um die Sauerländer vielleicht oder sowas? Ich bin ja auch aus dem Dorf. Leverkusen ist ja nicht die größte Stadt aller Städte. Da habe ich immer gearbeitet. Ich habe ja mal in Opladen gearbeitet, ne? Und da war ich ganz frisch in Köln und musste nach Opladen 20 Kilometer mit der Bahn immer hinfahren. Und da war ich für die nicht irgendwie der komische Süddeutsche mit dem komischen Dialekt, sondern da war ich für die der Kölner. Und die fanden es total strange, dass ich aus Köln komme und da arbeite. Und der aus der Großstadt. Aus Köln. Aus Köln, ja. Und es waren alles so Honks, die wahrscheinlich irgendwie nur einmal im Jahr irgendwie nach Köln fahren auf den Weihnachtsmarkt und das war's dann. Vielleicht kommt es auch darauf an, wo du da gearbeitet hast. Ja, es war halt so. Also ich kenne zufällig ein paar Opladener persönlich und die fahren durchaus auch mal nach Köln. Ja. Ja, die gehen da wahrscheinlich auch nicht arbeiten, also da, wo ich war. Betreutes Trinken auf der Platte. Okay, jetzt hören wir mal das tolle Lied, wie vorher schon erwähnt. Beate X. Uso von ihrer neuen Platte. Wundervoll. Wundervoll. Ja, gerade eben hast du noch was anderes gesagt, ne? Der Bandname ist wundervoll. Ja. Auch gut, ich muss aber einräumen, also Underparts und All Fucked Up von den Bands, die ich heute das erste Mal bewusst höre, haben mir doch noch eine Spur besser gefallen. Ja. Aber Geschmäcker sind ja wie Arschlöcher. Ja, jeder schmeckt anders, oder wie? Jeder hat eins. Ach so. Du hast ja ein Lied mitgebracht von I Kissed Captain Hook. Erzähl mal was dazu. Das ist eine Band aus Garmisch-Partenkirchen, tief unten im Süden, wie Grönemeyer sagen würde. Und mit denen haben wir mit Atropin vor 2 Wochen gespielt in München. Und das sind erstens sehr nette Jungs und zweitens großartige Musiker. Und die haben jetzt eine Platte, ich weiß nicht, ob man noch Platte sagt, wenn es erstmal nur digital verfügbar ist, ein Release gemacht. Ja. Den gibt es bei Bandcamp umsonst runterzuladen. Und wenn es umsonst ist, darf ich da Werbung für machen, glaube ich. Darfst immer Werbung dafür machen, für sowas. Und das macht mir Spaß zu hören. Und hatte ich gerade noch im Auto dabei, deswegen ist das jetzt mit hier in die Sendung gerutscht. Ja. Ach, da fällt mir noch was ein, was ich ganz vergessen habe zu sagen. Bei All Fucked Up, diese Band aus der Pfalz, aus Landau, ja. Da kannst du die ersten 2 Alben kannst du komplett umsonst runterladen auf ihrer Webseite. Sehr sympathisch. Ja. Und jetzt zu I Kissed Captain Hook. Was spielt ihr da in München? Wo spielt man da in München? In der Glockenbach-Werkstatt. Ach, da war ich auch schon oft. Es gibt eine renommierte Veranstaltungsgruppe, die heißt Volkstanz. Und die lebt, glaube ich, von ihrem guten Ruf. Also wir sind, seit wir das erste Mal mit Atropin da waren, wir waren jetzt zum 6. oder zum 7. Mal da, sind wir immer ganz herzlich aufgenommen worden und sind immer mit tollen Bands und mit netten Leuten gewesen. Und mit I Kissed Captain Hook waren wir jetzt zum 2. Mal zusammen dort. Und auch mit Bale, einer Hardcore-Band aus München. B-A-L-E geschrieben, nicht zu verwechseln mit einer anderen Band, die so ähnlich heißt. Und das hat viel Spaß gemacht. Und Die Musik ist übrigens auch ganz gut. Ja, und wie kommt ihr da zum Auftritt in München? Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Das entzieht sich meinem Erinnerungsvermögen. Ja. Ich weiß nur, dass wir da irgendwann mal Kontakt geknüpft haben und seitdem, glaube ich mal, mit einem Jahr Pause immer wieder kommen durften. Und das macht natürlich Spaß. Ist da auch immer viel Fahrerei. Aber die Leute sind immer super und die Bands sind super und da haben wir immer viel Freude dran. Ja, wenn man damals den Fuß drin hat, ne? Dann ist man irgendwie, haben die Leute dann gemerkt, ja, die Veranstalter, ja, die sind ja ganz nette Jungs, die laden wir wieder ein. Machen immer wenig kaputt. Ja, genau. Und das ist ja immer das Ding, mich fragen ja auch immer irgendwelche Bands, ey, sag mal, kannst du nicht was organisieren in Köln, irgendwie einen Auftritt oder sowas? Ja, wenn man nämlich einmal den Fuß drin hat, dann funktioniert es, dann kann man immer wieder kommen, ne? Aber man muss halt erstmal den Fuß drin haben. Und es gibt auch ungefähr 6 Milliarden Bands, die alle spielen wollen. Ja. Und ich kann auch als Ladeninhaber oder Veranstalter völlig verstehen, wenn dann jemand sagt, ich habe einfach nicht die Zeit, mir den ganzen Tag 1 Milliarde selbstgebastelter Demos reinzuziehen. Ja, die können vielleicht auch ganz gut klingen und so, ne? Aber man muss halt auch schon irgendwie einen Bezug oder ein Gesicht vor sich haben. Ja. Und nicht nur ein tolles Plattencover oder sowas, ne? Oder eine schön aufgemachte Webseite oder so. Sondern es muss halt schon irgendwie noch was anderes dabei sein. Zum Beispiel ein schönes Facebook-Profil. Ja, nee. Ja, genau. Ja, aber man kann ja eine tolle Aufnahme haben und trotzdem live scheiße sein oder Arschloch. Oder menschlich scheiße sein, ja. Ja. Die iKist, Captain Hook sind auf jeden Fall menschlich nicht scheiße, hast du gemeint? Das sind ganz liebe Jungs. Sie heißt Superhero. Ja, das war iKiss Captain Hook aus Garmisch-Partenkirchen. Jo. Das kennt man ja auch noch so aus dem Fernsehen, ne? Bei irgendwelchen langweiligen Sportveranstaltungen. Ja, ich glaube, da wird irgendwas mit Skiern gemacht, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwie sowas. Ich bin kein Sportfreund. Ja, ist irgendwie, glaube ich, da gibt's gar keine armen Leute, da gibt's nur Reiche. Ach, Arme gibt's überall. Ja, da glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Also stell mal das richtig eklig vor. Ich wollte nicht irgendwie. Für kein Geld der Welt wollte ich da wohnen. Ich war noch nicht da, deswegen also mag ich das nicht beurteilen. Also Bitterfeld oder irgendwie in Nordsibirien oder sowas. Hauptsache Schnee. Als Garmisch-Partenkirchen. Ich habe da irgendwie Vorurteile. Warst du denn schon mal da? Vielleicht. Vielleicht. In meinen Albträumen. Also ich behalte mir das vor, zu urteilen, wenn ich da war. Aber ich kenn's auch nur bisher aus Wintersportberichten, glaube ich. Ja. In so einem Fall finde ich übrigens ein Gitarrensolo doch wieder gerechtfertigt, um mal, was ich eben gesagt habe, völlig ad absurdum zu führen. Ja, ich habe es ja gar nicht gehört, das Lied. Ich war ja gerade pissen. Na, bei dem Solo warst du noch da. Aber das fließt halt so schön ins Lied mit ein. Das nervt dann nicht so. Ist nicht so Poser-Rock-mäßig. Ja, muss ich halt auch zurückhalten können. Drei Töne reichen. Ja. Also für mich ist das ausreichend. Für mein sanftes Gemüt. Wie ist es eigentlich so als Schlagzeuger, wenn man das dann so von hinten alles angucken muss? Du siehst nur Ärsche. Kann ja auch schön sein. Ja. Kann. Nö, wie das halt so ist. Man hängt mit Musikern rum und hat viel zu schleppen, wenn man das ganze Schlagzeug mitnehmen muss. Ja. Und beim Aufnehmen ist man immer der, der am meisten Mikros verbraucht. Ja. Ansonsten nervt mich keiner mit irgendwelchen Seitengeschichten und dass ich irgendwas schreiben soll. Ja. Du spielst ja nicht nur bei Atropin mit, sondern du bist ja noch so bei anderen Bands unterwegs, ne? Ja, ich habe noch eine Independent, Alternative, Postcore, was auch immer, Schubladenband. Mhm. Bale heißen wir, deswegen habe ich eben darauf hingewiesen, dass es da zwei verschiedene gibt. Ja. AIL geschrieben. Ja. Und eine Rockband mit Freunden, die wir früher schon mal hatten, die dann aufgelöst wurde, weil sich alle Mitglieder in die Weltgeschichte verteilt haben und jetzt aber alle mittlerweile wieder hier im Kölner Großraum, sage ich mal, leben. Ja. Und da waren wir jetzt im Sommer. Und mit welchen unterwegs. Bands hast du die meisten Auftritte? Mit Atropin. Ehrlich? Ja, da spielen wir recht regelmäßig. Im Sommer ist es meistens was weniger, weil dann halt viel Urlaub ist und die Leute fehlen. Es klingt jetzt so, als wären die anderen Bands eher so ein bisschen mehr so mainstreamiger, ne? Und dadurch müssten sie ja eigentlich irgendwie auch mehr Leute ziehen und mehr Auftritte haben. Ich erwähne das jetzt eher beiläufig, weil wir ja Spartenfunk machen. Ja, aber, natürlich nicht. Also am meisten Konzerte habe ich tatsächlich mit Atropin gespielt. Aber mainstreamiger sind die anderen auch nicht. Und mehr Leute kommen da auch nicht. Ja. Also das ist ein Trugschluss. Ja, ich glaube, das ist echt ein Trugschluss, weil mit Punk kannst du halt ja wirklich 3 Akkorde, 5 Lieder und kannst du halt gleich mal ein Konzert reisen und du bist dem Publikum wohlgesonnen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Pop-Punk machst oder Pop-Musik machst oder sonst irgendeine populäre Musik oder sonst irgendwas, dann bist du schon wieder in ganz anderen Sparte unterwegs. Und da bist du erstmal der erfolglose Idiot, denke ich mal. Aber ich glaube, da muss dann auch viel Reklame hinterstehen, damit die Leute rauskommen, weil ich glaube zum Beispiel. Ich denke mal, ist auch unendlich viel Konkurrenz auch da. Ja, aber bei den Punkern ja auch. Punk macht ja erstmal fast jeder, weil man damit anfangen kann. Das heißt, es gibt auch einen Sack voll Punkbands. Es ist aber trotzdem eine kleine Gemeinde, also die irgendwo in einer Käseglocke irgendwie hängt. Ja, aber zum Beispiel, ich glaube, so Leute, die. Hardcore, Punk, Metal, was auch immer gut finden, also so etwas kleinere Spartenmusik, sage ich mal, die gehen eher noch auf Konzerte als jemand, der einfach alles, was im Radio läuft, gut findet. Der geht dann vielleicht in den ZDF-Fernsehgarten oder sowas. Stimmt, oder der zahlt dann halt einmal 100 Euro für die Lanxess-Arena und guckt sich dann irgendwie, holt sich schon jetzt Karten für 2014 für irgendeinen Schwachsinn und und zahlt einmal 100 Euro und ein Punker geht halt 10-mal dafür auf ein Konzert. Ja. Irgendwo und weiß gar nicht mal, was gespielt hat. Ja, aber um zum Beispiel um mehr Leute anzuziehen, also wenn das jetzt der Plan wäre, dann müsstest du ja, außer Popmusik zu machen, auch noch die Leute erreichen, die dafür 100 Euro ausgeben. Das heißt, um der nächste Xavier Naidoo oder Nena zu werden, brauchst du ja auch schon so einen Apparat, der das dann in die Welt rausträgt. Wenn du jetzt sagst, ich mache hier im kleinen AZ irgendwie meine Popplatte, dann wirst du wahrscheinlich genauso viele Leute haben, die zum Konzert kommen wie die Punker. Sag ich jetzt mal. Mhm. Mit meiner Glaskugel. Ja, man weiß es nicht. Aber naja, es gibt keine schlechten Bands. Es gibt nur gute und schlechte Lieder, ne? Ja, oder? Es gibt auch gute Popbands. Ja, ist klar. Habe ich gehört. Ja, ich weiß es nicht, aber. Es ist immer im Ohr des Betrachters, ne? Also, wenn ABBA für 5 Euro in den Ballroom kommen, gehe ich hin. Sonst nicht. Achso, die wollen sich ja wieder reunieren, ne? Ja. Ja. Aber es wird sicher teurer als 5 Euro. Also 6 würde ich vielleicht noch zahlen, aber dann ist auch Schluss. Ja, ich meine, das ist halt das Beste, was sie eigentlich machen konnten, so altersvorsorgemäßig. Damit haben sie auf jeden Fall mal ihre ganze Pflege dann, wenn sie dement sind, kriegen sie auf jeden Fall, können sie damit bezahlen. Weil oder das ist teuer. Sie verkaufen so kleine Läppchen mit ihren Blutstropfen drauf. Oh ja. Ja, oder gleich Tampons. Besonders die Jungs. Ja. Gibt's ja Automaten da in Japan, habe ich mir sagen lassen. Aber gegen Garmisch-Partenkirchen hast du Vorurteile. Ja. Ja. Ich weiß, in Japan war ich leider auch noch nicht. Nee. Ich kenne besagte Automaten auch nur aus den Internets. Ja, es gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Das ist wahrscheinlich genauso wie mit den Affenschädeln, ne? Wo sie da irgendwie die Chinesen. Das stimmt nämlich auch nicht. Ja, habe ich nämlich auch gelesen. Das ist total alles ein Hoax. Das sieht man ja auch am Wochenende hier in Ehrenfeld auch alle Nase lang. Ja, klar. Ja, ich könnte euch jetzt noch Burning Lady empfehlen. Eine Band aus Frankreich, aus Lille. Ich glaube, da war auch irgendwas in Lille, oder? War das da auf diesem Fußballspiel, wo dieser Polizist irgendwie da von einem Hooligan irgendwie totgeschlagen worden ist? Ich sag mal unsouverän, ich weiß es nicht. Ja. Also ich könnte nicht mal sagen, ob ich schon mal da war oder Lille nicht. Lille ist mir irgendwie ein Begriff. Irgendwie. Es soll irgendwo Nordfrankreich sein und da gibt es halt die Band, die daherkommen, die heißen Burning Lady. Die singen ausschließlich Englisch, obwohl ein Lied ist Spanisch. Aber sie singen auf jeden Fall nicht Französisch. Laut einem Interviews, das ich im Plastic Bomb gelesen habe, weil nämlich Punkrock ja Englisch wäre und das hätte französische Sprache nichts zu suchen. Was natürlich Quatsch ist. Aber die Punker sind doch die größten Spießer, oder? Ja. Ja, Spieße sind sie, aber süß. Burning Lady mit dem Lied Wasted Time. Burning Lady aus Frankreich und die spielen auch nächstes Jahr auf dem Back to Future Festival. Sind sie schon gebucht? Da könnt ihr sie live begutachten und abdancen. Wäre jetzt aber auch egal gewesen, wenn sie rückwärts galizisch gesungen hätte, ja, wahrscheinlich, ne? Aber ja, klingt gut trotzdem. Ja, Wasted Time, ne? Sagt ja schon alles. Also vom Text habe ich jetzt nicht so viel verstanden, ja. aber mich erinnert diese Stimme ganz, ganz frappierend an irgendjemanden und ich komme überhaupt nicht drauf, wen. Deadline vielleicht. Ich weiß es nicht. Komme ich wahrscheinlich gleich im Auto drauf. Ja, ich ruf dann nochmal an. Dann an, ja. Genau. Ja, dem Chat fällt auch nichts mehr ein hier, ne? werden nicht genug beleidigt von uns. Ja, wahrscheinlich. Die Ludentöchter. Nee, aber die waren ja heute schon gut. Die haben ja schon den Tipp gegeben, dass ich den Knopf gefunden habe, wieder zu drücken. Ne? Sonst hätte ich den nie gefunden und hätte mir immer gewundert, warum du so komisch leise auf dem Mikrofon, auf dem Kopfhörer bist. Ich war die erste Viertelstunde gar nicht im Raum. Doch, du warst schon im Raum, aber du warst halt nicht irgendwie hier kabellagemäßig irgendwie hier abgedeckt. Aber du warst im Raum, also du warst hörbar. Im Herzen dabei. Im Herzen dabei, ja. Aber ist so schön, oder? Dass man nach 13 Jahren immer noch nicht irgendwie die Technik im Griff hat. Es verändert sich ja auch viel. Ja, genau. Nee, eigentlich nicht. Ist alles beim Alten. Ja, aber man selber verändert sich, man vergisst auch viel. Ja, ja, genau. Ich sage ja immer, ich mache so lange Sendung, bis mal eine Sendung perfekt klappt. Und dann habe ich es erreicht und dann kann ich aufhören. Ja, wir sind doch nah dran jetzt. Fast, ja. Fast. Mehr Gehirnzellenmassaker. Ja. Ja. Ja, das ist das Schöne, wenn man so ein bisschen dement wird, dann so im Alter, ne, dann irgendwie ist es jede Woche da wie das erste Mal. Jeder Morgen ist wie ein Geschenk. Ja. Noch einmal das Meer sehen. Ah, schön. Ja, die Sendung, die neigt sich dem Ende zu, ne? Wir haben jetzt schon nur noch 3 Minuten. Ach, ja. Das ging ja flott. Ja, das ging flott, ne? Da würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei dir. Danke, dass ich kommen durfte. Für die weite Anreise. Sehr gerne. Und das hier war Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 27.11. ist oder war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und nächste Woche geht es wieder weiter. Ne? Da haben wir, was habe ich denn da? Ja, ich glaube, der Alex kommt und erzählt euch Neuigkeiten aus Mannheim. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir sind gespannt. Ja, ist wie immer hier immer so ein Blind Date. Mit Kleidung. Am Anfang. Ja. Aber man ist ja blind, also von daher ist scheißegal, ob man was anhat oder nicht. Webcam. Das ist ja das Schöne an Radio. Man kann auch mit Jogginghosen eine Sendung machen. Kein Problem. Jetzt lasse ich noch ein Lied laufen, auch von einer französischen Band. Oh nee, von Atropin lasse ich was laufen. Ne? Wir haben nur ein Lied von Atropin gespielt. Das reicht aber auch, oder? Ja, meinst du? Mir ist egal, du bist der Chef. Youth Avoiders oder Atropin, was meinst du? Youth Avoiders, die kenne ich noch nicht. Die kennst du noch nicht, ne? Man soll immer das. Ja, genau, man soll immer das spielen. Immer offen für was ja, Neues. Ja, genau. Ja, Youth Avoiders mit dem Lied Boredom Airline. Yeah. Yeah. Gute Nacht, macht's gut, putzt euch die Zähne, dass ihr morgens wieder hier frischem Atems wieder zur Arbeit geht. Ich denke, Punker arbeiten nicht. Ja, manche schon. Ne? Zecken. Ja, ich nicht im Moment. So gut. Das ist die letzte Sendung übrigens, wo ich arbeitslos bin. Die nächste Sendung bin ich wieder voll im Saft. Dann grüßen wir noch die Uli, die jetzt gerade erst arbeitslos geworden ist. Ach, stimmt. Ja. Zack, zack, Zeckenpack. Ja. Jetzt Musik. Tschüss.